ist nicht ohne Grund, dass dich ein jeder kennt und manche dir wohl gar besondere Freundschaft gönnt. Du rühmst nicht ohne Grund, dass dich ein jeder kennt und manche dir wohl gar besondere Freundschaft gönnt. Weil Narren, Lügenvolk und Faulschmarotzerpack die Vögel seiner Art am liebsten leiden mag, so wird bei groß und klein auch deine oft gedacht, weil böses Geld von sich das meiste sprechen macht, weil böses Geld von sich das meiste sprechen macht, weil Narren, Lügenvolk und Faulschmarotzerpack die Vögel seiner Art am liebsten leiden mag. So wird bei groß und klein auch deiner oft gedacht, weil böses Geld von sich das meiste sprechen macht, weil böses Geld von sich das meiste sprechen macht.